Ich spiele kein Spiel. Bleib hier. Bring dich nicht in Gefahr. Ruths Blick verfolgte ihn von Polanco bis nach San Angel über die Umgehungsstraße. Frau Maldonado ist ein nettes, lustiges, energisches, jüdisches Mädchen. Eine hebräische Geisha. Madame Butterfly. Mit den Gesetzestafeln im Arm. Statt eines Kindes. Mitten auf einem weißen Teppich, ein Glas in der Hand, schien Sarah Klein ihn zu erwarten. Das Kaminfeuer in ihrem Rücken umgab sie mit einer Aureole. Das große Bild von Ricardo Martinez bildete die Kulisse. Sarah Klein, in einem schillernden Tropfen schwebend, im Mittelpunkt der Welt, nach 12 Jahren. Als er an der Columbia University Wirtschaftswissenschaften studierte, sah er sich sämtliche Filme im Museum of Modern Art an. Das Kino wurde für ihn Kontrapunkt und Nemesis der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist die persönliche Meinung zur dogmatischen Norm erhoben.